Rhesus, Teil 2. Der Chor. Strophe. Wer ward zu der Wache bestellt, wer folget auf meine? Untergehen die Stern, und die Plejas steigt siebenfach strahlend empor, da der Adler des Himmels mit erflieget. Erhebt euch, was säumt ihr, vom Lager, erhebt euch itzo und wacht. Schauet ihr nicht, Männer, den Mondstrahl? Aos nähert uns, Aos, ihren Lauf, und voran ihr eilt schon der Stern am Himmel. Der Halbchor. Wer wurde bestellt zu der frühesten Wacht? Zweiter Halbchor. Den Mygdon erzeugt, hört ich, Koroibos. Erster Halbchor. Wer folgte nach ihm? Zweiter Halbchor. Die Kilikier rief das mäonische Heer. Erster Halbchor. Und die Mysier uns. Zweiter Halbchor. So ist es denn Zeit, daß der Lykier Schar aufbreche zur Wacht, die den Fünften das wechselnde Los gibt. Erster Halbchor. Gegenstrophe. Ich vernehme sie, welch an den Ufern Simoeis wohnet, Totenklag hebt an mit melodischem Laut sie, die erwürget den Sohn, die Erfinderin süßer Tön, Aedo, schon weiden am Hange des Ida-Herden und nächtlicher Schall der Syringen ertönt im Gebirge, auch umschmeichelt die Augen der Schlaf, welcher am süßesten naht, wann Eos eilet. Zweiter Halbchor. Was kehret der Mann nicht von der Kundschaft, den Gesandt Hektor zu den Schiffen? Erster Halbchor. Ich erzittere, lange verzeucht er. Zweiter Halbchor. Daß in Nachstellung unvermutet er fiel und verdarb, ihr Genossen, besorg ich. Erster Halbchor. Auf, Freund, es ist Zeit, daß die Lykierschar wir wecken zur Wacht, die den Fünften das wechselnde Los gibt. Der Chor ab. Diomedes und Odysseus treten auf. Odysseus. Diomedes, hast du jetzo, wenn nicht leerer Schall mir in die Ohren tönte, Waffenlaut gehört? Diomedes, der Kriegeswagen eisernes Geschirr erklirrt, auch mich befiel ein Schrecken, eh ich's wohl erkannt. Odysseus, dass dich im Dunkel keine Wach hier überrascht. Diomedes, vorsichtig wandre ich weiter in der Finsternis. Odysseus, doch, wenn du einen weckest, weißt du dann das Wort? Diomedes, Phöbos, so sagt uns Dolon, ist das Feldgeschrei. Odysseus, Hektors Zelt öffnend, ha, diese Ruhestätten sind von Feinden leer. Diomedes, doch sagte der Kundschafter Hektors Lagerzelt sei dies und keinem andern droht ja dieser Speer. Odysseus, was ist geschehen? Liegt seine Schar im Hinterhalt? Diomedes, vielleicht ersann er wieder Hellas eine List. Odysseus, ja, kühn ist Hektor, jetzo kühn, da er gesiegt. Diomedes, was nun, Odysseus, denn wir finden nicht den Mann, um den wir hergekommen, unsere Hoffnung trog. Odysseus, lass ungesäumt uns kehren an das Meer gestarrt, denn ihn errettet jener, der ihm Sieg geschenkt, der Gott, wir aber böten schlecht dem Glücke trotz. Sie gehen weiter. Diomedes, erst fall Aeneas oder des feindseligsten der Phryger, Alexandros Haupt roll auf den Grund. Odysseus, wie willst du doch im Dunkel durch der Feinde Heer sie suchen und gefahrlos überwältigen? Diomedes, Schmach ist es, zu den Schiffen so zurückzugehen, ohne eine Tat, der wir uns rühmen könnten. Odysseus, hast du denn nichts vollendet, nicht den troischen Kundschafter hingemordet, dessen Rüstung wir heimbringen? Willst du töten das gesamte Volk? Folg mir und lass uns kehren, glücklich endes uns. Pallas erscheint, Diomedes, Odysseus. Pallas, was eilt ihr, eher vergessen, aus den Trauerreihen hinweg, das Herz verwundet von Bekümmernis, ob auch ein Gott euch Hektors oder Paris Tod mißgönnet, wisst von Rhesos, dem Verbündeten, ihr nicht, der unverächtlich Trojen heut erschien? Verlängert er zu Tagesanbruch diese Nacht, hält nicht Achilleus oder Ajas Speer ihn ab, zu stürzen das gesamte Lager in den Staub, die Mauern niederschmetternd und die Tor hinein weit vorzudringen, seinen Mordspeer in der Hand, den tötend, hast du alles, Hektors Ruhestatt lass aber und nicht stelle seinem Leben nach, denn er empfäht von einer andern Hand den Tod. Odysseus, Göttin Athene, denn den wohlbekannten Laut vernahm ich deiner Stimme, wie in Fährlichkeit du stets mir gegenwärtig warst, Erretterin, sag uns, wo ruht dieser Mann, von dem du sprachst, wo hat er sich gelagert im Barbarenheer? Pallas, er ist dir nah und unvermischt mit anderem Volk, weil ihn allein gelagert vor den Trauerreihen Hektor, bis mit der Sonne wechselte die Nacht. Zur Seit ihm stehen die Thrakeros am Wagen noch, die weiß von Farb hinschimmern durch die Dunkelheit, denn gleich des Schwanes Fittigen erglänzen sie. Sie, wenn ihr ihn getötet, führt mit euch davon den schönsten Ruhm im Vaterlande, denn es birgt die Erde nirgend diesem gleich ein Rossgespann. Odysseus, Diomedes, willst du töten das Trägervolk? Soll ich es, so besorge du das Rossgespann. Diomedes, ich will sie morden, führe du die Ross hinweg, denn feiner Ding erfahren bist du, listiger, und da muß jeder stehen, wo zumeist er frommt. Pallas, dort seh ich Alexandros auch, der seinen Schritt herwendet, weil ein Wächter ihm das dunkle Gerücht von Feindesüberfall gemeldet hat. Diomedes, kommt er mit andern oder ganz allein den Weg? Pallas, allein, und geht, so scheint es, zum hektorischen Gezelte von den Spähern zu verkündigen. Diomedes, soll nicht zuerst er fallen vor dem Thrakier? Pallas, nicht mehr vermagst du, Diomed, als das Geschick, denn diesen zu ermorden ist dir nicht vergönnt. Wes Tod das Schicksal deiner Hand beschieden hat, zu dem enteil. Ich aber trete Paris an, gleich seiner Aphrodite, und mit nichtigem Geschwätz empfäht die falsche Retterin den Feind. Dies sagt ich euch, doch dessen Stund erschienen ist, zwar nahe, weiß und höret er die Rede nicht. Diomedes und Odysseus ab. Paris tritt auf. Pallas. Paris, vor Hektors Zelt. Dich, Trojens Feldherrn, meinen Bruder, ruf ich auf, Hektor, du schläfst? Wohl ziemet es nun, wach zu sein, der Widersacher einer naht dem Phryger her, kundschaftend, Hektor, oder auch auf Raub bedacht. Pallas, getrost, es schützet Freundin Aphrodite dich, mir liegt dein Krieg am Herzen, und wohl eingedenk bin ich der Ehre, welche du mir einst verliehn. Auch jetzt so nah ich Trojas Sieg gekröntem Heer, und einen wackern Bundsgenossen bring ich dir, der liederreichen Muse, Gott entsprossenen Sohn und Strymons Sohn des Flusses, den Trekier. Paris, stets bist du den Trojanern, Göttin, holdgesinnt und traun, der Schätze größten mein ich dieser Stadt erlangt zu haben, da ich einst dich richtete. Jetzt hör dich ungewissen Ruf von troischen Feldwachen, das Kundschafter vom Argiver her gekommen. Einer redet, der's nicht selber weiß, der andre, der sie gehen sah, schwankt doch und irrt. Deswegen bin zu Hektors Zelt ich hergeeilt. Pallas, sei ohne Furcht, denn Neues ist hier nicht geschehn, und Hektor ging zu mustern das Träker her. Paris, du hast mich überredet, folgsam deinem Wort kehr ich zu meinen Scharen, von der Furcht befreit. Pallas, geh nur, denn meine Sorge, glaub, ist alles dies, auf das ich glücklich schaue, mein verbündet Volk. Auch dir wird, Paris, meine Huld einst offenbar. Paris geht ab. Dir aber ruf ich, auserkornes Heldenpaar von Griechenland, lasst ruhen das geschärfte Schwert, denn hingestreckt liegt jener Feldherr Thrakiens, und euer sind die Rosse, doch entdeckt der Feind die Tat und folgt euch. Darum auf, flieht ungesäumt zum griechischen Schiffslager heim. Was zögert ihr, das Leben zu erretten, da schon naht der Sturm? Sie verschwindet. Der Chor mit anderen Trojanern läuft herbei, bald nachher Odysseus mit Rhesos Pferden. Erster Halbchor. Hallo, hallo, schlaget, schlaget, schlaget, schlaget, wirkt ihn, wirkt. Zweiter Halbchor. Wo ist der Mann? Erster Halbchor. Schauet ihn, diesen mein ich. Auf Odysseus zeigend, Räuber sind es, welch im Dunkel dieses Kriegsheer aufgeschreckt. Zweiter Halbchor, hierher, hierher eilt. Erster Halbchor, dieser hab ich. Zweiter Halbchor, dies ergriff ich. Zu Odysseus, was, Freund, sagst du, wer bist du, wo kommst du her? Odysseus, du erfährst es nicht. Erster Halbchor, du stirbst noch heute, wenn du freveltest. Sagst du nicht das Wort, bevor dir unser Speer die Brust durchdringt? Odysseus, wiss, ich fürchte nichts, heran nur alle. Erster Halbchor, schlaget, schlaget denn. Odysseus, nicht ermordet Rhesos, den wirkt, welcher euch ermorden will. Zweiter Halbchor, haltet all ein. Erster Halbchor, nimmermehr. Zweiter Halbchor, o, unsern Freund erwürge nicht. Erster Halbchor, sagt das Feldgeschrei denn. Odysseus, Phöbos. Erster Halbchor, Nun vernahm ich's, haltet ein. Zweiter Halbchor. Weißt du nicht, wohin die Männer flohen? Odysseus. Dort erblickt ich sie. Er zieht fort mit den Pferden. Erster Halbchor. Geht ihr insgesamt der Spur nach oder ein Geschrei erhebt? Zweiter Halbchor. Doch die Bundsgenossen nächtlich aufzuschrecken ist verhaßt. Die fremden Trojaner ab. Erster Halbchor. Strophe. Wer war's, welcher kam, wer wird rühmen die verwegne Tat? Entflohn meiner Hand, wo ihn wiederfinden, wen mutmaß ich ihn, der durch das Dunkel wanderte mit keckem Fuß durch die Trojanerreihen hin und der Wächter Schar? Ein Thessalier vielleicht, vielleicht einer von Lokres Strand oder der zerstreutes Insulanerleben führt? Wer ist er? Woher entwandert er? Wen preist höchsten Gott dieser im Vaterland? Zweiter Halbchor. Ist das vielleicht Odysseus' Werk, Freund oder wes? Erster Halbchor, nach dem, was sonst der Laertide schon verübt. Zweiter Halbchor, so glaubst du's? Erster Halbchor, warum nicht? Beherzt war der Mann stets. Zweiter Halbchor, ha, wen rühmst du also? Erster Halbchor, Odysseus. Zweiter Halbchor, nicht eines Räubers trügerische Lanze lob. Erster Halbchor. Gegenstrophe. Er kam schon zuvor einst gen Troja mit betränntem Aug und in zerrissenem Gewand, aber heimlich tragend ein Schwert im Arm, so ging er Brot erbettelnd wie ein Gaukelsklav, mit dem ergraueten und schmutzvollen Haupt, und viel schmäht er das Königshaus, welches von Atreus stammt, als wär er den Argiver Feldherrn hoch ergrimmt, das Tod ihn gestraft, gerechter Tod, eh in das Phrygierland er den Fuß gesetzt. Zweiter Halbchor. War's wohl Odysseus oder nicht? Wir sind besorgt, daß Hektor, wann er wiederkehrt, uns zürnen wird. Erster Halbchor. Weshalb euch? Zweiter Halbchor. Er argwöhnt. Erster Halbchor. Was quält euch? Was bebt ihr? Zweiter Halbchor. Das hinschlich durch uns einer nächtlich von jenen, die zum Phryger her gekommen sind. Rhesus, Wagenführer, tritt auf, der Chor. Der Wagenführer, o welch Göttergeschick, weh, weh mir, wehe. Ein Halbchor, horch, ruhig steht, merkt auf, ob einer etwa fällt in unser Netz. Der Wagenführer, o schweres Leid der thrakischen Verbündeten, der Chor. Wer stöhnet so? Der Wagenführer, weh mir, ich unselger, und du, o thrakischer Fürst, da das abscheuliche Troja du schauetest, welch Todesverhängnis ergriff dich? Der Chor. Wer bist du, Bundsgenosse? Denn in dunkler Nacht erkenne dich undeutlich der verwirrte Blick. Der Wagenführer, wo troischen Heers Anführer, und wo treff Hektor ich an, von dem Schilde bedeckt, im Lager gezelt? Wem künde zuerst, fürstlicher Männer, ich, was den unsern geschehn, und was mit heimlicher List ein Achaier uns tat und entfloh Thrakien unverhehlbare Leiden bereitend? Der Chor. Ein Unfall traf die Thraker, wenn ich recht gehört. Der Wagenführer. Es verdarb mein Volk und der König erlag trüglichem Mordstahl. Wie naget der Schmerz tödlicher Wunde mir in den Gliedern, wofür ich zum Hades hinab, der mit Rhesus ich so sterben soll ruhmlos, da wir hülfreich Trojen erschienen. Der Chor, nicht rätselhaftes Missgeschick, verkündet er, sagt deutlicher der Bundsgenossen Untergang. Der Wagenführer. Unglücklich sind wir, und zum Unglück füget sich die Schande, wahrlich, doppelte Bekümmernis, denn Ruhm gekrönt zu sterben, wenn man sterben muß, ist bitter dem zwar, welcher solch Geschick erfährt, doch ehret des Verwandten Fall die Lebenden. Wir aber fanden ratlos, ruhmlos hier den Tod, denn da uns in das Lager Hektor eingeführt, das Wort uns sagend, schliefen wir im offenen Feld, von Müdigkeit bezwungen, und kein Wächter ward zur Nacht bestellt. Auch lagen unsere Waffen nicht in Ordnung, und mit Ringen nicht vereiniget war Joch und Joch der Rosse, weil Rhesos gehört, ihr wäret siegreich und bedrohtet Griechenlands Geschwader. Also sanken wir arglos in Schlaf, und ich, mit sorgenvollem Herzen bald erwacht, gab unsern Rossen hoffend, zu der morgenden Feldschlacht sie anzuschirren, Korn mit voller Hand. Da schau ich in der dunklen Nacht um unser Heer zwei Männer schleichen, aber kaum bewegt ich mich, da flohen sie vor Schrecken wiederum zurück. Nun droht ich ihnen, nicht den unsrigen zu nahen, denn Räuber, dacht ich, naheten vom Bundesheer. Sie nicht ein Wort, das Weitere blieb mir unbekannt, denn schlafen ging ich wieder zu der Lagerstatt, und sie, ein Traumbild, zeigte sich dem Schlummernden, die ich ernährt und lenkte stets, die Rosse sah ich, stehend an des Rhesos Seit, im Traumgesicht, und Wölfe sprangen auf des Rückgratsitz hinauf, und mit dem Schweif die Rosse geißelnd trieben sie sie vor sich. Angstvoll röchelte der Tiere Schlund, und hoch empor, wutschnaubend, bäumten sie vor Schmerz. Dem Rossgespann zu helfen eifrig, schräg ich auf vom Schlummer, denn ein nächtliches Geräusch erscholl, und höher emporgerichtet, plötzlich Todesschrei und warmer Strom besprützt mich, frisch vergossenes Blut meines Herrn, der jammervoll ermordet wird. Aufspring ich nun, doch waffenlos ist meine Hand, und als ich umspäh eifrig nach dem Schwerte, da tritt her und seitwärts bohrt durch meinen Leib den Stahl ein starker Mann. An seines Eisens Stoß empfand ich's wohl, das tief ins Eingeweide mir gefurcht, und vornhin stürz ich, aber jene, das Gespann der Ross ergriffen, wandten zu der Flucht den Fuß. Ach, ach, es siegt der Schmerz, nicht tragen mich die Füße mehr. Gesehen hab ich solchen Unfall, aber wie die Toten sind gestorben, dies errat ich nicht, noch auch von wessen Händen, doch es ahndet mir, daß wir von Freunden solches Leid erduldeten. Der Chor. Des Thrakers Wagenführer, des Unseligen, nicht zweifle du, daß Feinde dir also getan, Doch Hektor, der die traurige Botschaft vernahm, kommt, wie es scheint, um mitzuklagen euer Leid. Hektor tritt auf. Die Vorigen. Hektor, wie blieben die, die großes Leid uns zugefügt in dieser Nacht, die griechischen Kundschafter euch schmachvoll verborgen und das hingewirkte Heer? Was triebt ihr von dem Lager nicht, die Nahenden und Heimgewandten? Diese Schuld, wen trifft sie sonst als euch, die ich zu Wächtern meines Heers bestellt? Hinweg sind jene unverletzt, die phrygische Feigheit und mich verlachen, der so Schwache führt. Drum wisset dies, ich schwöre bei dem Vater Zeus, es harrt die Geißel oder tödliches Geschick so frevelhafter Männer. Bleibt ihr ungestraft, dann nennt mich selber Feigling und nichtswürdigen. Der Chor. O weh, großer, großer Kampf droht. Geschah dies, mächtiges Haupt der Stadt, dann kam da der Feind, als ich dir kündete, vor den Schiffen entflamme Feuer, nächtlich das Griechenheer, denn stets blieb ich in der Dunkelheit wach und senkte nicht die Blicke. Darum bei den simontischen Quellen ergrimm uns, du Gewaltiger, nicht, denn schuldlos sind wir an allem Unglück. Doch wurde fortan verkehrtes Werk oder Wort dir kund, send ins Grab lebend hinab uns, nimmer dann flehen wir. Der Wagenführer zu Hektor. Was drohst du diesen, um Barbaren, ein Barbar, zu hintergehen mit listiger Wohlrednerei? Du tatest dies, kein anderer, also dachten die, die umgekommen, also die Verwundeten einstimmig. Viele Worte braucht's und Weise, mich zu überreden, dass nicht du die Freunde schlugst um ihre Ross, um welche du Verbündete hinmordest, die du eifrig erst entboten hast. Sie kommen, sterben. Rühmlicher verletzte nach Paris die Gastfreundschaft, als du der Freunde wirkt. Denn sage nicht, dass einer vom Argiver herkam, uns verderbend, mochte wohl durch alle Reihen der Troer zu uns dringend er dem Blick entgehen. Du lagerst vor uns und das Heer der Phrygier. Wer aber ist verwundet, wer von deinem Volk gefallen, da die Feinde kamen, die du nennst? Nur wir sind teils verwundet, teils ein trauriger Schicksal erduldend, schauen wir die Sonne nicht. Nein, keinen der Achäer zeih ich solcher Schuld, denn wie entdeckt in dunkler Nacht ein Danaer Resos gezelt, wenn einer von den Göttern ihn nicht etwa führte, da er gar nicht angelangt ihn wußte, dies ersannest du so nach der Tat. Hektor, schon leb ich viele Jahre mit Verbündeten, solang in diesem Lande weilt das Griechenvolk, doch keinen Vorwurf hört ich von den Freunden je, so soll's mit dir beginnen? Seien mir Rosse nie so teuer, dass ich Freunde drob ermordete. Auch dieses hat Odysseus, denn wer anders wohl geraten oder selbst verübt ein Danaer. Ich fürcht ihn, und es füllet Ahnung mein Gemüt, dass er auf Dolon treffend den auch mordete, denn lange schon abwesend kehrt er nicht zurück. Der Wagenführer. Ich kenne deine Odysseus nicht, wovon du sprichst, Uns aber hat den Untergang kein Feind gebracht. Hektor, so glaube du denn solches, wenn es dir gefällt. Der Wagenführer, o möcht in dir ich sterben, väterliches Land. Hektor, nicht stirb, genug sind derer, die der Krieg entrafft. Der Wagenführer, wohin soll ich mich wenden, meines Herrn beraubt? Hektor, mein Haus wird dich empfahen und dich heilen, Freund. Der Wagenführer, wie, meiner pflegen sollte nun die Mörderhand? Hektor, dasselbe steht, sagt dieser Mann, und schweiget nicht. Der Wagenführer, umkomme, wer's tat, deiner soll die Zunge nun verschonen, da du prahlest, Dike weiß die Schuld. Hektor, faßt ihn und führt gen Troja in mein Haus den Mann und sorglich pflegt sein, daß er nicht uns schelten mag. Ihr aber geht und Ilions Gebietern sagt, Priamos und seinem Greisenrat, der Thraker Fall, daß sie am Weg bestatten die Gebliebenen. Der Chor. Was stürzet herab aus erhabenem Glück, göttliche Schickung, dich in Not aufs Neu, Ilion, Unglückliches fügend? Die Muse erscheint in den Lüften. Ha, ob unserem Haupt welch himmlischer trägt in den Armen ihn hin, König, den Tapferen, der Anitzo erlag, ich erzittere, schauend das Zeichen. Die Muse, Hektor, der Chor. Die Muse, ihr schauet sie, Trojaner, die, verherrlichet von Weisen, euch, der Musenschwestern, eine naht, denn grausam seh ich meinen Sohn hierhin gewürgt von Feindeshänden, was mir einst der Listige, der ihn erschlug, Odysseus würdig büßen soll. Strophe. Ein heimisches Trauergeschick, mein Sohn, dich bejammre ich. O Schmerz der Mutter, wie bist du kommen zu troischen Ufern, unglückselige, traurige Fahrt der Gebärerin Abscheu und des Vaters Verdruß, des Verzweifelnden, da du schiedest, weh mir um dich, o du teures, teures Haupt, o wehe mir, Sohn, weh. Der Chor. Wie solchen ziemt, mit welchen nicht derselbige Stamm euch vereinigt, also klag ich deinen Sohn. Die Muse. Gegenstrophe, verderbe des Eneus Spross, verderbe der Laertid, er, der mich verwaiste, des edelsten Kindes beraubt hat, Helena auch, die verlassen dir Haus und des Phrygiers lieb erwählend, Sohn, dich verderbt vor der ilischen Troja-Mauern, teuerster, tausend Gemeinen zugleich, mutatmende Männer entreißend. Hart hast du, weil du lebtest, hart im Hades auch, o Sohn Philamons, meinen Geist gepeiniget. Denn jener, dein unselger Trotz und Musenstreit, hat mich zur Mutter dieses Unglückssohns gemacht, da ich hinüberschiffend seines Stromes Flut arglos dem Hochzeitbette Strymons nahete. Wir gingen zu Pangaos, goldgeschollertem Berghaupt, die Leiern in der Hand des Helikon-Jungfrauen, zu beginnen stolzen Wettgesang mit jenem Sänger Thrakias und blendeten Tamyris, der oftmals unsere Kunst gehöhnt zuvor. Drauf sand ich den Geborenen, denn ich scheuete jungfräulich meine Schwestern zum schönwelligen Erzeuger und es gab dich keinem sterblichen Herd, Strymon, nein, der Quellenjungfraun, zu erziehn, wo aufgenährt du lieblich von der Nymphenschar der Thrakerfürsten herrlichster uns warst, o Sohn, nicht auch im Vaterlande, wann du blutige Feldschlachten schlugest, ahnt ich deinen Untergang. Gen Ilion zu Schiffen, nur verwehrt ich dir kund deines Schicksals, aber die hektorischen Gesandten und die tausend Boten Phrygias bewegten dich, den Freunden hilfreich fortzuziehen. Doch trägest du, Athena, ganz des Jammers Schuld, nichts hätt Odysseus oder Tydeus Sohn vermocht durch eigne Kraft, nicht wähne, mich zu hintergehen. Und dennoch ehren deine Stadt des Musenchors Geschwister meist und lieben das Athenerland, dem heiliger Geheimnis Offenbarungen Orpheus vordem verkündigt, des von deiner Hand gemordeten Verwandter. Auch den heiligen Musäos, deinen Bürger, den erhabensten der Menschen, ziert Apollon und die Musen schön. Dafür zum Dank ruht Itzo mir im Arm der Sohn, mein Jammer, nie mehr führ ich weise gen Athen. Der Chor. So schmähet uns unbillig jener thrakische Rosslenker, daß wir Hektor diesen Mord vollbracht. Hektor, ich wußt es nicht entdecken, durft uns ein Prophet, daß durch Odysseus Künste Rhesos unterging. Ich aber, da belagert ich die Troerstadt von Griechen sah, ich sollte nicht Verbündeten Herolde senden, dass sie hülfen meinem Volk. Ich tat so, und wie's ziemte, kam er zu dem Streit. Doch nicht erfreut mich dieses Heldenuntergang. Auch soll er Grabesehre nun von mir empfahen, und mit ihm flammen tausend Prachtgewand empor, denn der ein Freund uns nahte, schied unglücklich hin. Die Muse. Nicht geht er in der Erde dunkeln Schoß hinab, denn bitten werd ich Adonäus Egemal, der Göttin, die uns Früchte schenkt, Demeters Kind, um seine Seel, und Weigerung besorg ich nicht, Orpheus Geschlecht ehrt dankbarlich Persephone, doch wird er tot und Sonnenlichtes stets beraubt bei mir verbleiben, denn zurück ins Leben kehrt nie Rhesus und schaut nimmer die Gebärerin, nur in den Höhlen seiner silberreichen Flur wird er, ein Gottmensch, ruhen in der Dunkelheit, Dionysos und des Priester, der Pangaios Fels bewohnt, ein ehrenwerter Gott, den Kundigen. Wo leichter wird mich schmerzen der Meergöttinleid, der auch der Tod ihn raubet, welchen sie gebar. Doch klaget unser Schwesterchor dich, Sohn, zuerst, und um Achilleus tönet dann das Trauerlied. Nicht retten wird ihn Pallas, welche dich verdarb. Ein solch Geschoss birgt Hyperions Köcher ihm. O elterliche Sorgen, Fluch der Sterblichen, wer euch mit Vorsicht überdenkt, lebt kinderlos zeitlebens, und den eigenen Stamm begräbt er nicht. Sie verschwindet. Der Chor. Für ihren Sohn, den Toten, sorgt die Mutter nun, Wenn aber du jetzt eine Tat vollbringen willst, Hektor, so rüste, denn das Tagslicht dämmert dort. Hektor, geht hin und heißet schleunig die Verbündeten, sich waffnen zum Gefechte, schließen Joch an Joch und, Fackeln in den Händen, der tyrrhenischen Trompete Stimm erwarten, denn das Heer besiegt und seine Mauern, hoff ich auch mit Feuer ihm die Schiffe zu verbrennen. Ja, das nahende Licht wird Errettung bringen dem Trojaner Volk. Er geht. Der Chor. Folgt waffengeschmückt unserem Könige und verkündet sein Wort dem verbundenen Heer ungesäumt. Vielleicht gibt Sieg in der Schlacht ein Unsterblicher, welcher uns hold ist.